Eine Delegation des Chinesischen Instituts für internationale Fragen unter Leitung vom Direktor Su Ge besuchte vom 31. Juli bis zum 4. August die Demokratische Volksrepublik Korea. Während des Aufenthaltes stattete die Delegation einem Vizeaußenminister der DEVRK einen Höflichkeitsbesuch ab und tauschte mit den Mitarbeitern des Koreanischen Instituts für Abrüstung und Frieden sowie der Koreanischen Akademie der Gesellschaftswissenschaften die Meinungen von gegenseitigen Interessen wie über die gegenwärtige Lage auf der koreanischen Halbinsel aus.